Die meisten Kinder und Jugendlichen möchten irgendwann wirklich aus der Klinik raus und vor allen Dingen halt, wenn es ihnen so schlecht geht, dass die Therapie auch nicht mehr greift, dann meldet sich entweder der Kinderarzt oder die Klinik. Dann begleiten wir die Eltern und also die Familien, die Kinder zu Hause. Der Kontakt besteht halt darin, dass wir also regelmäßig eigentlich Besuche machen zu Hause. Und aber auch die Eltern 24 Stunden an 7 Tagen die Möglichkeit haben, anzurufen, wenn es irgendwelche Krisen gibt. Das geht auch gar nicht anders. Kinder sind sehr krisenanfällig und es geht ja sehr schnell. Wir formulieren mit den Eltern eine sogenannte EVN. Das heißt, wie soll sich die Medizin im Notfall verhalten? Was das Allerwichtigste ist, und das finde ich einfach auch, dass man die Kinder versucht, schmerzfrei zu halten durch die Medikamente. Also bis hin, dass man an Morphingaben gibt und dass es die Möglichkeit gibt für die Familie, wenn es denn sogenannt präfinal, also wenn es Richtung Sterben geht, dass das für alle in irgendeiner Weise auch, so schlimm das ist, ja, erträglich ist. Es gibt auch wirklich ein Ringen um den richtigen Weg, auch medikamentös, auch therapeutisch. Aber es ist alles sehr flachhierarchisch. Jeder darf da was dazu sagen, sogar ich als Seelsorger. Ja. Was noch dazu kommt, ist auch die Begleitung der Familien und ein Blick, soweit es möglich ist, auf die Geschwisterkinder. Wie gehst du denn mit dieser Verantwortung um, dass da ein sterbendes Kind ist oder ein Kind? Also es gibt ja vielleicht auch noch manchmal die Situation, dass da noch eine gewisse Hoffnung immer mitschwingt, dass das Kind doch überlebt. Es ist sicherlich anders, wenn man mit älteren Menschen arbeitet, da hält man sich irgendwie vielleicht weniger am kleinsten Strohhalm fest. Und so ist es doch dann schon eine Aufgabe mit sehr hoher Verantwortung. Ja, also man sagte, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage eher, die Hoffnung stirbt nie. Ja, das Allerwichtigste finde ich bei der ganzen Problematik, dass man versucht, diese Situation gemeinschaftlich zu bewältigen. Das heißt, die Eltern nicht allein lassen, auch das Kind nicht allein lassen, Jugendlichen nicht allein lassen, viel Verständnis für die Situation entwickeln. Und was natürlich wirklich ist, wenn man in so einem Bereich arbeitet, also sage ich immer, man kann das Schicksal des anderen nicht übernehmen. Ja? Und man kann es gut begleiten. Und es ist auch das, wenn das gelingt, ist das auch für mich eine sehr befriedigende Sache. Wenn es nicht gelingt, ist eher belastend. Was sind das für Momente, in denen das nicht gelingt? Zum Beispiel, wenn sich Eltern nicht verstehen, wenn die Mutter ja, was auch am letzten Strohhalm hängt und der Vater eigentlich schon abgeschlossen hat oder so. Also wenn das kein gemeinsamer Weg ist. Manchmal ist es auch so, dass es so schnell geht. Kinder können auch so schnell einen Atemstillstand haben, dass alle nur geschockt sind. Manchmal ist es auch wirklich so, dass eine hohe Diskrepanz zwischen Kind und der Eltern besteht. Also den Kindern ist oft klar, wohin ihr Weg geht und den Eltern nicht. Und die Spannung kann man manchmal auch nicht auflösen. Ja? Bis dahin, es gibt ja Kinder, die schicken ihre Eltern raus zum Sterben, weil es die Eltern nicht aushalten. Und das sind dann so Situationen, es tut mir dann leid, weil es auch anders gehen könnte. Aber es gehört halt zu der, auch oft zur Dynamik der Familie dazu. Die muss man auch verstehen. Ja? In Krisensituationen ist es ja so, dass wir alle mit dem Handwerkszeug, was wir überhaupt können, versuchen, die Krise zu bewältigen. Und manchmal sind es halt wirklich tolle Erfahrungen, die man schon hat und es dann auch gut macht, aber manchmal auch nicht, ja. Es gibt natürlich auch viele Eltern, die noch nie einen Toten gesehen haben, die sich das überhaupt nicht vorstellen können. Ja? Und dann gleich das eigene Kind, das ist der Horror. Ja, was ich auch oft gehört habe, ist, dass das Umfeld das tatsächlich schwer hat, damit das zu bewältigen, gerade wenn ein Kind auch stirbt, weil alle nur sehen, es ist fürchterlich. Was ich mich frage, was würde das ändern, wenn man gesellschaftlich einen anderen Umgang damit hätte? Ich finde es immer wieder, ich will das Beispiel, das finde ich so gut, das ist eine Mutter, mit deren Kind eine Stoffwechselerkrankung hat und in so einer Reihenhaussiedlung wohnt und total befreundet ist mit den anderen Familien. Und als sich das dann rausgestellt hat, haben sich ganz viele eben ganz komisch verhalten, abgewendet oder komische Fragen gestellt oder wird es nicht wieder gesund oder so irgendwas. Und dann ist die hingegangen, hat alle eingeladen und hat gesagt, Leute, ich will mit euch so umgehen, wie wir normal vorher auch umgegangen sind. Das hat sich echt bewährt. Das ist natürlich mutig, ein mutiger Schritt von der Frau gewesen. Und ich, in der Regel ist es wirklich so, dass die sehr isoliert leben, die Familien. Also sie sind belastet bis zur Maximalgrenze und gleichzeitig brechen ganz viele Freundschaften weg. Letztendlich ist es wieder so, aber das ist bei jedem Sterbefall so, das ist bei allen. Es trennt sich auch ein bisschen Spreu von Weizen. Es gibt einfach Freunde, die sich völlig zurückziehen. Es gibt solche auch, die regelmäßig eine Suppe vor die Tür stellen. Gesellschaftliches Umdenken, das ist, also man versucht es natürlich. Es gibt ja eine Palliativbewegung. Ich bin auch über die Rufbereitschaft auch im Erwachsenenbereich und versuche auch, wenn ich merke, die Patienten kommen im Haus nicht weiter. Das gibt ja auch für Erwachsene ganz viele Palliativteams. Und ich empfehle das immer, dass die sich da begleiten lassen. Es ist ein bisschen Ausgleich, wenn man so allein nach Hause geht, glaube ich, hat man es richtig schwer, weil man doch sehr ausgegrenzt ist. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu wissen, ist, dass wir so in der Regel so 25 bis 30 Familien begleiten zu Hause. Das klingt ganz schön viel auf jeden Fall. Ist es. Ist halt so. Manche sind dann so gut versorgt, dass man nach einem Quartal sagen kann, man nennt es dann Koordinationsquartal, dass man die zum Beispiel pausieren kann. Die können jederzeit wieder anrufen und genommen werden. Und so versucht man da, das zu regeln, dass es auch nicht zu viel wird, ja. Was natürlich bei mir dazukommt, möchte ich ganz ehrlich sagen, es ist schwierig für mich, mit Menschen zu reden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Und da haben wir schon relativ viele Familien, fast die Hälfte. Da ist es für mich als Seelsorger schwierig. Da kann ich mit der Pflege mitfahren oder mich auch um Geschwisterkinder kümmern, die dann Deutsch können schon. Aber mit den Eltern ist es schwierig, sodass wir oft auch da Dolmetscher brauchen, um überhaupt uns verständigen zu können. Und das ist dann eher, da ist mehr die Medizin und die Pflege auch gefragt. Obwohl ich die Eltern wirklich sehr, sehr schätzen, die sich total gut und fürsorglich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Da bräuchte es also mehr Dolmetscherkapazitäten wahrscheinlich. Das wäre ganz gut. Oft ist es auch so, dass ein Familienmitglied schon Deutsch kann oder die Nachbarin kann und die übersetzt dann. Das geht für die normalen Gespräche gut. Wenn es natürlich so Sachen sind wie eine EVN, so eine sogenannte, wo es sehr konkret wird und wo man nochmal gut nachfragen muss, was wollen Sie und so weiter, da ist manchmal ein Dolmetscher ganz gut. Es gibt ja auch eine Psychotherapeutin im Team. Und wie unterscheidet sich denn die Herangehensweise der Seelsorge von der Psychotherapie? Kann man das genauer beschreiben? Also es ist jetzt, das ist eine Psychologin, die auch mit einem Standbein in der Kinderklinik ist. Wie kann man das unterscheiden? Also ich muss ganz ehrlich nur zugeben, ich bin auch systemischer Familientherapeut. Das heißt, viele meiner Gespräche, zumindest im Verlauf, haben auch therapeutischen zumindest der Weg oder so wie ich frage oder wie ich Zusammenhänge versuche irgendwie darzustellen oder zu vermitteln oder ins Gespräch zu kommen, weil das ja ein System ist und das finde ich auch das Spannende. Der Unterschied ist dann schon drin, dass ich wirklich auch spirituelle Fragen anspreche. Also ich finde einen schönen Ausdruck für Spiritualität auch der innere Geist. Was bewegt uns? Was stärkt uns? Was leitet uns? Die ist im Grunde eine Ressource, ja, der Glaube. Und was natürlich uns ganz unterscheidet, ich stehe auch für Rituale zur Verfügung im Sterbeprozess und dann immer wieder auch für Beerdigungen. Ja. Aber so große Unterschiede sind es dann nicht. Ja, muss man wirklich sagen. Ich habe das große Glück, mich sehr, sehr gut mit der Psychologin zu verstehen. Und wir spielen uns da schon die Bälle zu. Welche Rolle spielt denn die Religion? Weil es ja natürlich unterschiedliche Glaubensrichtungen gibt. Mhm. Und wenn Sie mit Leuten mit Migrationshintergrund auch viel arbeiten, dann vermutlich auch nicht christlichen Hintergrund. Und es ist ja sowieso so, dass die Kirche immer weniger Zulauf hat. Was bedeutet das denn für Ihre Arbeit? Ich erlebe das ja in der Kinderklinik auch, aber auch im Palliativbereich. Wenn man jetzt direkt auch den muslimischen Glauben anspricht, da gibt es natürlich auch alle Facetten von Alevit bis ganz fundamental. Was ich schon immer als Erfahrung mache, ist, wenn Muslime gläubig sind, dann haben sie eine große Wertschätzung gegenüber Menschen, auch wenn sie nicht ihren Glauben haben, die einen Glauben leben. Da ist großer Respekt von denen da. Die haben eher Probleme mit Menschen, die nichts glauben. Ja, und das erlebe ich wirklich. Der Glaubensschwund in den christlichen Kirchen ist wirklich eine große Herausforderung, weil viele gar nichts mehr mit sowas anfangen können, wie Glaube, wie na, Rituale, schon eher noch, aber die da wirklich das nicht als Quelle sehen. Ich kann da auch kein Wunder bewirken, das ist so, ja. Und kann nur ermutigen zu gucken, was denen gut tut. Manchmal ist ja auch, also ich bin nicht so festgefahren auf dieses Konfessionelle. Vielleicht ist auch Yoga, vielleicht hilft Meditation, was weiß ich. Nur das Wichtige ist eben diesen inneren Geist, dieser Antrieb von innen, der mehr ist als gerade der Augenblick, also so eine Hoffnung hin, dass der in irgendeiner Weise geweckt wird, das wäre dann schon toll, ja. Was unser Problem oft ist bei Muslimen, die haben aufgrund ihres Glaubens, also zumindest die Gläubigeren, die stehen ein bisschen unter Druck, weil der Leib im muslimischen Glauben in den meisten Strömungen gehört ja Allah. Und auf den muss man aufpassen. Und besonders die Kinder, also die sind ja sehr kinderlieb, die haben es ganz, ganz schwer jetzt zum Beispiel bei der sogenannten EVN zu Grenzen zu sagen. Die sagen, nee, wir möchten, dass alles gemacht wird. Allah soll selber entscheiden. Und das führt uns natürlich auch an ethische Grenzen manchmal. Und vor allen Dingen an dieses schmerzhafte Eindruck, dass dieses Kind leidet ohne Ende. Und es ist schwierig, den Eltern auch klarzumachen, dass es da eine Grenze gibt und das Sterben kommt. Ja. Und wir auch nur eingeschränkt noch eingreifen wollen. Das macht es oft sehr schwer. Das sind oft Kinder, die dann zum Schluss doch noch in der Klinik sind. Aber ist auch gut, weil die werden dann von der Verantwortung entlastet. Ja, da entscheidet es natürlich ganz klar dann der Arzt, der dann sagt, medizinisch geht es hier nicht mehr weiter. Das ist so das, da hadere ich manchmal mit, weil also ich habe den Blick aufs Kind und sie, ein Kind soll nicht noch zusätzlich durch sowas leiden müssen, ja. Was hat sich da in den letzten Jahren ethisch verändert, vielleicht auch in Deutschland? Also ist das, wie ihr arbeitet, ist das jetzt schon eine geraume Weile so oder hat es da auch eine Öffnung hingegeben, dass man sagt, man kann früher vielleicht auch aufhören, auf Teufel komm raus, lebenserhaltende Maßnahmen zu machen? Wir haben heute durch die Medikamente die Chance, Menschen bis zu 95% schmerzfrei zu halten oder mit wenigen Schmerzen. Und das eröffnet natürlich wirklich auch der Weg, dass man sagt, Menschen haben auch aufgrund der Medizin und dem, was möglich ist, die Möglichkeit, ohne Schmerzen Abschied zu nehmen. Also ich habe noch Zeiten erlebt, da haben die Patienten wirklich geschrien über den ganzen Gang. Und da kann man nur ganz, ganz froh drüber sein, dass das nicht mehr der Fall ist. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass dadurch auch die Autonomie des Patienten gestärkt ist. Das heißt, er kann entscheiden. Das konnte er früher gar nicht. Ja, weil gar nicht die Möglichkeiten da waren. Und jetzt kann er entscheiden, möchte ich noch intensive Therapie haben oder gehe ich auch einen anderen Weg? Und den zu begleiten, das hat sich natürlich die Palliativmedizin auf die Fahne geschrieben. Und bei Jugendlichen ist es sehr, sehr deutlich und offensichtlich oft, dass sie sagen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist immer Gespräch auch mit den Eltern. Was will das Kind? Also das ist das ganz Wichtige. Der Fokus muss auf dem Kind liegen. Und da kriegt man schon viel mit. Ja. Kriegt man viel mit. Und das ist auch wieder eine Spannung. Was wollen die Eltern und was will das Kind? Die Eltern wollen das Kind natürlich behalten. Die wollen, dass es versorgt, groß wird. Die haben ja Pläne im Kopf und so ein Lebenskonstrukt. Und aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Und die andere ist halt schon das Kind. Und es gibt ein Persönlichkeitsrecht und wann das anfängt, ich finde, Kinder sind da schon relativ klar, was sie wollen, oft. Ja, wenn es nicht ganz die Kleinen sind, wobei die dann körperlich auch reagieren. Aber sonst wissen die schon genau eigentlich, was sie wollen. Und Kinder, aber das ist ja allgemein gut, das weiß ja jeder, schützen natürlich die Eltern. Und ich weiß eben von Jugendlichen, von vielen Jugendlichen, die sagen, ich will keine Chemo mehr, das mache ich nur noch für meine Eltern.